Beginn. So kommst du auf die Welt. Dein Wett auf mehr Zeit beginnt. Jetzt geht's nur darum Geld. Dein bester Freund bist nur du selbst. Das musst du schnell kapieren. Zeig niemals offen deine Karten. Das wirst du schnell verlieren. Falscher Glanz. Gefühle sind nur Luxus, die du dir nicht leisten kannst. Egal was kommt, was du auch tust, sind niemals deine Blick. Lass dir nicht zu viel gefallen, schlag immer gleich zurück. Die Regeln des Lebens sind hart. Niemals deinen Blick. Lass dir nicht zu viel gefallen, sag immer gleich zurück.